Die zweite internationale Konferenz für den Frieden und die Stabilität auf der Koreanhalbinsel fand vom 23. bis zum 27. November in Deutschland statt. Daran nahmen teil die Delegation der DVK, Auslandskoreaner und Persönlichkeiten verschiedener Kreise aus vielen Ländern wie Russland, China, Deutschland, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Österreich, Tschechien, den USA, Kanada und Japan. Auf der Konferenz wurden Reden zu Themen über die Struktur der Kräfte in Nordostasien, den Charakter der Sicherheitsfrage, den Einfluss der nordostasiatischen Strategie der USA auf die Lage der Region, die Erhaltung der Sicherheit auf der Koreanischen Halbinsel und weitere gehalten. Die Redner hoben hervor, die USA hätten im Jahr 1950 den Aggressionskrieg gegen die DVK entfesselt. Die ständige Drohung der USA mit Atomwaffen habe die DVK dazu veranlasst, die Atomwaffe zu besitzen. Dadurch sei auf der Koreanischen Halbinsel die Struktur der Konfrontation von Atomwaffe gegen Atomwaffe gebildet und jüngst eine gefährliche Lage entstanden, wo auch ein unbedeutender und zufälliger militärischer Zusammenstoß leicht zu einem Total- und Atomkrieg führen könnte. Die Redner forderten die südkoreanische Regierung dazu auf, die Politik der Angewiesenheit auf die äußeren Kräfte und die Ambitionen auf die Konfrontation loszuwerden, nicht wieder den Geist der Nord-Süd-Vereinbarung der feindseligen Politik der USA gegenüber der DVK zu folgen. Auch Japan solle damit aufhören, dass es sich mit der Wiederbelebung des Militarismus beschäftige und somit den Frieden auf der Koreanhalbinsel störe. Auf der Konferenz wurde eine Deklaration angenommen, die die DVK und die USA zum Abschluss eines Friedensabkommens auffordert. Darin hieß es, man fordert die DVK und die USA zur schnellen Aufnahme eines offiziellen Dialogs auf und wünscht, dass sie so schnell wie möglich ein Friedensabkommen abschließen und die normalen diplomatischen Beziehungen aufnehmen. Künftig wird man bis zum Tag, an dem das Friedensabkommen zwischen der DVK und den USA abgeschlossen wird und der Frieden und die Stabilität auf der Koreanischen Halbinsel verwirklicht werden, jedes Jahr internationale Zusammenkunft veranstalten und sich für die Erreichung dieses Ziels weiter anstrengen.